Schüssi, Yogi. Hallo Mannschaft. Hallo Trainer. Die Comedy zur Fußball-EM auf Radio Mittelweser. Je suis Yogi. Liberté, Egalité, Europameister. Der Weltmeister, so zu Gast bei Freunden. So, hallo Mannschaft. Hallo Trainer. Wir müssen am Donnerstag Höchstleistungen abrufen im Halbfinale gegen Frankreich. Ja, das ist unfair, Trainer. Wir dürfen nicht mal Bier trinken und die Franzosen sind alle immer blau. Bescheuert, ey. Lukas, bitte, die heißen halt mal Les Bleus. Also Trainer, ich find's echt schade für Island. Ja, die haben sich so Mühe gegeben, die Jungs. Ja, und die hatten voll so lustige Namen, so Halltorsson oder Siegtorsson. Na, bescheuert, ey. Weil das klingt ja wie Siegtor oder Halttor. Ja, Lukas, danke für die Erklärung. Jogi. Sekunde, Kalli. Lukas, wie würdest du denn in Island heißen, frage ich mich gerade. Auf der Bank sitzen? Jogi, ihr müsst den Jungs mehr zu essen geben, damit die fitter werden. Kaum einmal gegen Italien gewonnen, schon jede Menge Verletzte. Das kann es nicht sein. Keine Sorge, Kalli, ja. Alles, was jetzt nach Italien kommt, ist so einfacher als Italien. Ja, aber Trainer, noch mal zu den isländischen Namen. Also ich frag mich gerade, ob die alle da so passende Namen haben in Island. Also ich war mal in Island in einem Restaurant, da hieß der Kellner mit Nachnamen Bedienperson. Boah, Bedienperson. Und wie heißt denn eigentlich der Kalli auf Isländisch? Ah, so Grillsaison. Je suis Jogi.